Ich dreh mich nicht noch einmal um, zieh der Krache hoch und geh. Alles, was ich wollt, ging schief, du erinnerst dich nicht mehr. Wie konnte ich nur so dämlich sein? Was kann ich mir da bloß dabei gedacht? Gewehrt, ich angelehrt, kapiert, wer liebt, verliert. Wind und Rhein und Eis und Schnee, mein Fies gehen von allein. Menschen kreuzen meine Welt. Schreib alles in mein Tagebuch und wenn es voll ist, schmeiß ich es fort. Long gewährt, ich schon gelehrt, kapiert, wer lieb verliert, wer lieb verliert, wer lieb verliert, wer lieb verliert. Schwuch gespielt haben und die Leute gemeint, wir spielen das Lied für Angela Merkel. Ich weiß zwar nicht, wie die dort drauf kommen, wenn man dem Text genau zuhört, aber wir spielen es definitiv für alle, aber nicht für Angela Merkel. Oder vielleicht doch nicht.